Der archetypische Mythos erfüllt sich genauer mit dem Tode der Geliebten, wie in der göttlichen Komödie. Hermetische, symbolische Dichtung, geschaffen innerhalb des Schlüssels der Einweihungsschule der Fedele d'Amor, zu welcher Dante gehörte. Es scheint, als ob sie abreisen, in unermessliche Fernen aufbrechen muss, um den Geliebten besser führen zu können. Wenn Gott will, liebe ich dich im Tode noch mehr. Elisabeth Barrett. Ihm die harten Prüfungen auferlegend. Beim Aufbruch ließ sie ihn incinta, also schwanger, von der Ewigkeit zurück, weil sie sein Herz mit einem Dolch geöffnet und sich dort niedergelassen hat. Und er wird seine andere Kameradin mehr haben als sie bis in die dunklen Tiefen des Grabes. Und in allen Kämpfen, die er bestehen muss, wird sie es sein, die in ihm kämpft. Und wenn er ihr treu bis in den Tod ist, wird nur das gute Geschick sie begleiten. Der Weg des esoterischen Witwenstandes ist hart und glorreich. Er ist geprägt von der Keuschheit der Ritter des Gral. In allem ist ein wesentlicher Unterschied zwischen den Wegen der männlichen und der weiblichen Einweihung, beide von Amor, angedeutet. Im Sterben riskiert sie ihre Ewigkeit, denn sie übertrug sie dem Geliebten. Nur wenn er siegt, wenn er den Sohn des Todes gebärt, wenn er sich verewigt, seinen Astralkörper mit unsterblicher, unvergänglicher Materie, mit Vraya, bekleidet, wenn er mit der Waffe in der Hand den Ausgang erzwingt, wird er in der Lage sein, sie wieder zu erwecken, sie ins Leben zurückzurufen, sie auch unsterblich machend. Vermählt entfernte sie sich mit einem Gesichte für ihre Seele, das Gesicht des Geliebten, den Weg seiner Einweihung, seiner Unsterblichkeit fortsetzen zu müssen, allein auf der anderen Seite, jedoch telepathisch mit ihm verbunden als seine Walküre. Nun erwartet sie ihn in Valhalla, um seine Wunden zu heilen und seinen zerstörten Körper wiederherzustellen, wenn er im Kampfe stirbt, aber auch, um ihm den Pokal des Gral des ewigen Lebens zu überreichen, bis zum Rande gefüllt mit dem Trank der Unsterblichkeit. Darüber haben wir in NOS Buch der Auferstehung geschrieben. Es ist eine feinfühlige und heikle Materie, auf der man nicht beharren sollte. Man muss sie nur leben. Es ist eine Gabe der Ewigkeit. Der Mythos des Führers trägt in seiner Erfüllung auch die Liebe und den Tod vermischt. So hat das außerirdische Schicksal es gewollt. Der hyperboreische Archetypus, der vielfache Verkörperung des Avatar, hat seinerseits in Mussolini die Ehren und das Feuer seiner Legenden projiziert. Der Duce war im Tode von seiner Ella begleitet. Ich glaube, dass die wirkliche Ella Hitlers schon in früheren Zeitaltern aufgebrochen war, oder sie ist nicht verkörpert. Und er beging seinen feierlichen Ritus jedes Mal, wenn das Licht der schwarzen Sonne ihn durchdrang und das Mysterium sich in den Schwingungen des Gedächtnisses seines Blutes wiedererzeugte. Wenn der Führer wiederkommt, wird er sicher an seiner Seite auf der Kuppe seines weißen Streitrosses seine hyperboreische Walküre haben. Der Führer wird im Midgard oder im Asgard erwachen, aber es kann auch sein, dass er in der Stadt der Cäsaren wieder aufersteht. Kurz bevor ich nach Indien reiste, fand ich sie. Ohne dass ich es wusste, noch es kaum gemerkt hatte, kam sie wie ein Dieb in der Nacht und nahm mir alles, was ich besaß. Sie sah mit ihren himmelblauen Augen auf den Grund meiner Seele und durch mich hindurch, als ob ich ein Fenster sei, als ob ich jenseits das Licht der schwarzen Sonne wieder erholen würde, das Vorzeichen des grünen Strahls. An ihre Seite gelehnt und ihre Hände haltend verharrte ich, bis sie plötzlich verschwand, wie sie gekommen war, mich in der größten Betrübnis zurücklassend, ohne zu wissen, wer sie war, noch was in Wirklichkeit geschehen war. Nach und nach, im Kreise des Lichtes der Swastika Levogira, enthüllte sich das Mysterium des Amor, so als ob Ella von irgendeinem fernen Punkt eine Tunika aus Vraya für meine Seele webend, mir mit ihren Händen ein Boot aus grünem Licht überreiche, damit wir zusammen durch die fürchterlichen Wasser des Ewigen segeln könnten. Nacheinander verbrennt sie meine anderen Erbteile, meine Ketten an das Kali-Yuga, meine Zweifel, mich mit dem absoluten Willen in Übereinstimmung bringend, mir den freiwilligen Todesmantra überlebend. Ella kämpft in mir und für mich. Es ist meine Armada, meine Geliebte. An ihrem Grabe sollte ich das Lied des guten Kameraden anstimmen. Wenn du schläfst, wache ich für dich. Um sie wiederzufinden, werde ich sehr weit gehen müssen, aber gleichzeitig so nahe bleiben, wie ein Land, das ich nie gesehen habe, das mir jedoch so nahe ist wie die andere Hälfte meiner Sinne. Weil sie hier ist, denn an deinem anderen Ort der Welt nur darin, Armada. Ich werde ausharren müssen in der größten Einsamkeit, bis die Hoffnung das eigene Scheitern der geschauten Sache glaubt, das eingebildete Amor, die nicht vorhandene Blume. Und wenn ich im Kampfe sterbe oder in einer Lichtscheibe der schwarzen Sonne einem Vimana aufbreche, weiß ich, dass an irgendeinem Ort oder Mittelpunkt jenseits des Kreises der Kreise sie mich erwarten wird, um mir den Pokal des Gral darzubieten, gefüllt mit dem Trank des ewigen Lebens. Hier, auf dieser zweiten Erde, übergab sie mir ein Lorbeerblatt aus Silber und das Swastika Levogira unseres Führers, Sinnbild des Kampfes und des steinigen Weges der Wiederkehr nach Hyperborea, unsere Hochzeitsheimat. Sie gehörte der nordisch-hyperboreischen Rasse an. Es war Aloine.